Pierre und Jean, die sich beruhigt hatten, ruderten jetzt langsam. Die Perle näherte sich dem Hafen, winzig klein unter den riesengroßen Schiffen. Als sie an die Kaimauer anlegten, nahm der Matrose Papagris, der bereits gewartet hatte, die Hand der Damen, half ihnen beim Aussteigen. Man kam in die Stadt. In aller Ruhe strömte eine gewaltige Menschenmasse, wie sie Tag für Tag zur Flutzeit an den Strand kommt, wieder in die Stadt zurück. Frau Roland und Frau Rosemilie gingen voran, die drei Männer kamen nach ihnen. Als sie durch die Rue de Paris emporstiegen, blieben sie bisweilen vor einem Mode- oder Juwelengeschäft stehen, betrachteten einen besonders schönen Hut oder ein Schmuckstück. Dann schritten sie, nachdem sie ihre Gedanken ausgetauscht hatten, weiter. Vor dem Börsenplatze betrachtete Roland, wie er es tagtäglich tat, das von Schiffen vollgestopfte Binnenbecken, wo im Anschluss an andere Bassins in 4 und 5 Reihen Schiffsbauch an Bauch gepresst die großen Fahrzeuge lagen. Unzählbare Maste auf einer Strecke von vielen Kilometern mit Rahen, Segel und Takelwerk aneinandergereiht. All das gab dieser Ansammlung von Segelbooten mitten in der Stadt das Wesen eines großen toten Waldes. Über diesem Walde ohne Blätter drehten und wandten sich in der Luft die Möwen. Sie lauerten darauf, wie Steine herabzustürzen, um nach dem ins Wasser geworfenen Abfall zu tauchen. »Wollen Sie mit uns ohne Umstände Abendbrot essen, damit wir den Tag gemeinsam beenden?« fragte Frau Roland, Frau Rosemilie. »Gern. Ich nehme ohne Umstände an. Es wäre zu traurig, heute Abend allein heimzukommen.« Pierre, der zugehört hatte und dem das Phlegma der jungen Frau auf die Nerven ging, murmelte, »Na, wie sich die Witwe hier bei uns festsetzt!« Seit einigen Tagen nannte er sie nicht anders als die Witwe. Dies Wort, das an sich nicht beleidigend war, reizte Jean durch die Betonung, die ihm gehässig und beleidigend schien. Die drei Menschen sprachen kein Wort bis zur Haustür. Es war ein kleines Haus, bestehend aus einem Erdgeschoss und 2 Wohnungen, in der Rue Belle-Normande. Die Dienstmagd Josephine, ein Mädchen von 19 Jahren, eine Stütze vom Lande, die sehr billig diente, und die ausnehmend das staunende und fast tierisch naive Wesen der Bauern hatte, öffnete die Tür, schloss wieder ab, kam hinter der Herrschaft bis in den Salon nach, das sich im 1. Stockwerk befand. Dann sagte sie, »Ein Herr war 3-mal da.« Vater Roland, der nicht sprechen, sondern nur schreien konnte, fluchte, »In 3 Teufelsnamen, wer war hier?« Sie erschrak nie vor dem Stimmaufwand ihres Herrn und wiederholte, »Ein Herr vom Notar.« »Welchem Notar?« »Von Herrn Canu natürlich.« »Und was hat der Herr gesagt?« »Dass Herr Canu selbst noch am Abend vorsprechen wird.« Herr Le Canu war der Notar und auch etwas der Freund von Roland, dessen Rechtsbeistand er war. Wenn er noch am Abend kommen wollte, musste es sich um eine eilige, wichtige Sache handeln. Die 4 Rolands sahen einander an, durch die Neuigkeit etwas in Verwirrung gebracht, wie es bei Leuten aus dem Mittelstande stets die Tätigkeit eines Notars bewirkt, die in solchen Kreisen die Gedanken an Verträge, Erbschaften und Prozesse, wünschens- oder fürchtenswerte Angelegenheit erweckt. »Was kann er nur von uns wollen?« murmelte nach kurzem Schweigen der Vater. Frau Rosemilie lachte. »Nun, es ist eine Erbschaft. Ich bin dessen sicher. Ich bringe Glück.« Aber sie rechneten nicht mit dem Tode einer Person, die ihnen hätte Geld vererben können. Frau Roland, die ein ausgezeichnetes Gedächtnis für Verwandtschaftsverhältnisse besaß, ging sogleich alle Verwandten von ihrer und ihres Mannes Seite durch mehrere Glieder durch, die Vettern nicht zu vergessen. Sie fragte, ohne auch nur den Hut abgelegt zu haben, »Es sagt doch Vater«, sie nannte ihn zu Hause Vater, vor Fremden meist Herr Roland, »erinnerst du dich, wen in 2. Ehe Joseph Lebrun geheiratet hat?« Ja, eine kleine Dümenil, die Tochter eines Papierhändlers. Und hat er von ihr Kinder gehabt? Ich denke wohl, 3 oder 4. Nein, dann kann es nicht von dieser Seite sein. Sie war bereits ganz bei der Sache. Sie klammerte sich an die Hoffnung, dass ihnen etwas Glück vom Himmel fallen könnte. Aber Pierre, der seine Mutter sehr liebte und wusste, dass sie sich gern Hoffnungen hingab und daher eine Enttäuschung fürchtete und Angst hatte, die Neuigkeit könne statt froh eher trüb sein, sagte: »Keine Sorgen, Mütterchen, es gibt keine Onkels mehr in Amerika. Ich möchte viel eher glauben, dass es sich um eine Braut für Jean handelt.« Jedermann war überrascht durch diesen Gedanken. Jean war gereizt, dass sein Bruder in Anwesenheit von Frau Rosemilie von derlei sprach. »Warum für mich? Und nicht viel eher für dich? Deine Vermutung ist sehr anfechtbar, du bist der Ältere. Man hätte daher zuerst an dich gedacht und dann...« »Will ich gar nicht heiraten?« Pierre lachte. »Bist du denn verliebt?« Der andere erwiderte mürrisch: »Muss man verliebt sein, wenn man sich noch nicht verheiraten will?« »Ja, fein. Das noch macht alles wieder gut. Du wartest also ab. Nimm's so, wenn du willst.« Aber Vater Roland, der zugehört und gut überlegt hatte, fand plötzlich die wahrscheinlichste Lösung. »Himmel, Herrgott, wir sind wahrhaftig dumm, uns den Kopf zu zerbrechen. Meister Lecanu ist unser Freund. Er weiß, dass Pierre ein Lokal für seine Praxis, Jean eines für seine Anwalttätigkeit sucht. Nun hat er etwas gefunden, um einen von euch unterzubringen.« Das war so einfach und einleuchtend, dass jedermann einverstanden war. »Es ist angerichtet«, sagte das Mädchen. Jeder ging in sein Zimmer, um sich die Hände zu waschen, bevor er sich zu Tisch setzte. 10 Minuten später aßen sie zu Abend in dem kleinen Speisezimmer, das sich zu ebener Erde befand. Man sprach anfangs gar nichts. Aber dann staunte Vater Roland von Neuem über den Besuch des Notars. »Alles in allem, warum hat er nicht geschrieben? Warum 3-mal seinen Gehilfen geschickt? Warum kommt er persönlich?« Pierre fand dies sehr natürlich. »Es bedarf wohl einer schnellen Entscheidung. Vielleicht gibt es auch vertrauliche Vertragsbedingungen, die man nicht gern schreibt.« Alle 4 waren etwas befangen. Warum auch hatte man diese fremde Dame eingeladen, die ihre Unterhaltung und ihre zu fassende Entscheidung hemmen musste? Sie stiegen eben in den Salon hinauf, als der Notar angemeldet wurde. Roland sprang auf. »Guten Tag, lieber Meister!« Er gab Herrn Lecanu den Titel Meister, da dieser jedem Namen eines Notars vorangesetzt wird. Frau Rosemilie stand auf. »Ich gehe, ich bin sehr müde.« Man bat sie nicht allzu sehr. Sie ließ sich nicht halten und ging, ohne dass einer der 3 Herren sie heimbegleitete, wie man es sonst tat. Roland ereiferte sich wieder. »Eine Tasse Kaffee, mein Herr?« »Nein, danke, ich komme vom Essen.« »Vielleicht Tee?« »Ich sage nicht nein, aber etwas später. Wir müssen zuerst das Geschäftliche besprechen.« In dem tiefen Schweigen, das diesen Worten folgte, hörte man bloß das rhythmische Ticken der Pendeluhr und eine Treppe höher den Lärm der Töpfe, die von der Magd gewaschen wurden, die zu dumm war, um an der Tür zu lauschen. Der Notar begann wieder. »Haben Sie in Paris einen gewissen Herrn Maréchal gekannt? Leon Maréchal?« Herr und Frau Roland riefen gleichzeitig: »Natürlich!« »Er war wohl Ihr guter Freund?« Roland sagte: »Der Beste, mein lieber Herr, aber er ist ein eingefleischter Pariser, er verlässt nie den Boulevard, er ist Bürochef im Finanzministerium. Ich habe ihn seit meiner Abreise von Paris nie wiedergesehen. Und dann haben wir auch aufgehört, einander zu schreiben. Man lebt so weit, einer vom anderen.« Der Notar sagte ernst: »Herr Maréchal ist tot.« Der Mann und die Frau machten im gleichen Augenblick dieselbe Bewegung der Überraschung und der Betrübnis, die, mag sie echt oder gespielt sein, alle haben, denen man ein trauriges Ereignis ankündigt. Meister Lecanu fuhr fort. Mein Kollege in Paris teilt mir die Hauptbestimmung seines Testaments mit, demzufolge er ihren Sohn, Herrn Jean Roland, zum Universalerben einsetzt. Das Staunen war so groß, dass keiner Worte fand. Frau Roland war die Erste, die ihre Erregung beherrschte. Sie flüsterte, mein Gott, der arme Leon, mein Gott, unser lieber, armer Freund. In ihre Augen traten Tränen, schweigende Frauentränen, wie sie der Kummer den Seelen erpresst und die, wenn sie über die Wangen gleiten, doppelt schmerzlich scheinen in ihrer durchsichtigen Klarheit. Herr Roland dachte weniger an den traurigen Verlust als an die Hoffnung, die ihnen winkte. Er wagte es vorerst nicht, nach den näheren Bedingungen des Testaments zu fragen, noch auch nach der Höhe des Betrags. Er fragte nur, um der Sache näher zu kommen. Woran ist denn der arme Maréchal gestorben? Herr Lecanu hatte keine Ahnung. Ich weiß nur, sagte er, er ist ohne direkte Nachkommen verschieden und lässt sein ganzes Vermögen mit einem jährlichen Zinsengenuss von 20.000 Francs in 3%igen Obligationen ihrem zweiten Sohn Jean. Er hat ihn auf die Welt kommen, groß werden sehen und hält ihn des Erbes für würdig. Falls er die Erbschaft nicht annehmen sollte, kommt sie dem Findelhause zugute.